WDR 5. Neugier genügt. Man kann sagen, dass dieses Land eine tiefe Liebenswürdigkeit besitzt und eine starke und sanfte Königlichkeit. Und dass es dem Fremden, der es bewundert, zu sagen scheint: Schau mich an, wenn du willst, es ist mir gleich. Wenn du vorbeiziehst, gute Reise. Wenn du bleibst, umso besser für dich. George Sand. La Vallée Noire, das schwarze Tal. Schottische Dudelsackmusik in Zentralfrankreich, in Berry. Ein Ständchen für den Engländer, der mit uns wandert. Wir sind 60 Leute und 5 Esel und wollen von Pérassé nach Saint-Sever und zurück. 40 Kilometer an 2 Tagen. Das wird nicht ganz einfach, denn es ist sehr heiß. 38 Grad gestern, heute früh schon 27. C'est la canicule, sagen die Franzosen. Das sind die Hundstage. Nehmt eine Flasche Wasser mit und ich bitte euch, wartet nicht mit dem Trinken, bis ihr Durst habt, denn sonst geht ihr das Risiko, einen Krämpfe zu bekommen. Lasst es nicht so weit kommen, passt gut auf und wartet nicht, bis der Durst kommt. Georges Robert, der Wegwart. Er geht als Letzter und passt auf, dass niemand zurückbleibt. Die meisten der Wanderer sind zwischen 40 und 70 Jahre alt. Aber ein paar Jüngere sind auch dabei. Und ein Kind, ein Junge. Sie scheinen alle in guter körperlicher Verfassung zu sein. Und Wanderungen gewöhnt, wenn ich mir ihre Waden anschaue. Pérassé ist ein kleines Dorf in Berry, nicht weit entfernt von La Châtre und Nohant, wo Georges Sand gelebt und gearbeitet hat. Den Roman Les Maîtres Honneurs hat sie 1853 geschrieben. 4 junge Leute, Brulette, Tiennet, José und Uriel, er heißt so wie der Ort, aus dem er stammt, wandern von Saint-Chartier im Norden zu dem Dorf Uriel im Süden. Von den Getreidefeldern des Berry in die Wälder des Bourbonnais. Weil José dort bei einem Maître Sonneur, einem Meister, das Dudelsack spielen lernen möchte. Auf dem Weg dorthin verändern sie sich. Der Reisende wird sesshaft, der Häusliche lernt zu reisen, das eitle Mädchen wird mütterlich. Nur José, der Musiker, der begnadete Dudelsackspieler, verändert sich nicht, verliert sich in seinen Träumen und ehrgeizigen Wünschen. Wir machen Halt an einer Wegekreuzung im Wald. Die Wanderung wird vom Verein Sur les Pas des Maîtres Honneurs auf den Spuren der Dudelsackmeister angeboten. Und ihre Mitglieder haben uns mit dem Auto fürsorglich Wasser, Kaffee und Früchte gebracht. Donc, il s'agit d'une histoire de jeune cornemuseux qui s'en va apprendre la musique dans les bois du Bourbonnais. Mick Baudimont liest uns eine Passage aus dem Roman vor. Schließlich ist es ja eine literarische Wanderung. Brulette regrettait en elle-même de passer par un pays nouveau, où elle ne revoyait aucun des endroits où elle avait cheminé en la compagnie d'Uriel. Brulette ist es leid, dass wir durch eine ganz fremde Gegend reisten, so dass sie keinen der Plätze wiedersah, die wir in Uriels Geleit besucht hatten. Was mich betrifft, so gefiel mir die Reise ganz gut. Und es machte mir Spaß, Saint-Palais in Bourbonnais und Préverange zu sehen. Zwei kleine Weiler, die auf hohen Bergen liegen. Dann erblickten wir auch Saint-Priest und Pérassé, zwei andere Weiler am Ufer des Indre. Und da wir diesen Fluss, der auch unsere Gegend durchströmt, so ziemlich von seiner Quelle verfolgten, fühlte ich mich nicht mehr so fremd und nicht mehr in so abgelegene Gegenden versetzt. En pays perdu. Donc vous êtes dans un pays perdu. Mick ist der Präsident der Thiolin de Linière, einer der bekanntesten Folkloregruppen des Berry und einer der Initiatoren des literarischen Weges. Vor genau 30 Jahren, 1985, trommelte er 11 Freunde zusammen. Et quand j'ai proposé de marcher sur le chemin indiqué dans le roman, als ich den Vorschlag machte, den Weg zu wandern, wie er im Roman beschrieben wurde, gab es schon Dudelsackspieler, die Lust hatten, mitzugehen. allein, ohne Frauen. Zum Glück für die Frauen übrigens. Und wir verbrachten eine Woche miteinander, spielten die bösen Jungs. Sie gingen den von Georges Sand genau beschriebenen Pfad von Uriel im Süden bis nach Saint-Chartier im Norden. 80 Kilometer in 5 Tagen. Das war die Initialzündung, sich um diesen Weg zu kümmern. Karten wurden angelegt, sumpfige Stellen auf dem Weg mit Schotter aufgefüllt, Schilder angebracht. Und 1991 dann die festliche Einweihung. Seit damals wird jedes Jahr 2 Tage lang ein Streckenabschnitt des gesamten Rundwegs angeboten. Meistens kommen 100 Wanderer zusammen, in diesem Jahr etwas weniger, weil es so heiß ist. Wir wandern durch ein sanftes Wiesen- und Waldgelände, an kleinen Bächen entlang, an einer alten Mühle vorbei. Weiße Kühe grasen auf den Weiden. Es sind Rinder aus dem Limousin, Muskelpakete, die uns gelassen anschauen. Einer der Protagonisten der Erzählung, Uriel, ist Köhler und mit einer Eselherde unterwegs. Die Tiere schleppten die Holzkohle aus den Wäldern des Südens zu den Eisenschmieden des Nordens. Auf unserer Wanderung begleiten uns 5 große Schwarze aus dem Berry, eine Eselrasse, die erst seit den 1980er Jahren wieder gezüchtet wird. Dominique Soulette führt eine Eselin mit dem Namen Wodka. Es war heute früh sehr heiß. Da musste ich sie aufmuntern. Und ich habe ihr ins Ohr geflüstert. Tu es belle. Je t'aime, mon amour, je t'aime. Continue. Du bist schön. Ich liebe dich. Komm, geh ein bisschen weiter. Alors certaines personnes prendront. Einige Leute finden diese Äußerungen übertrieben. Une illuminée, mais personnellement. Aber ich mag die Esel nun einmal besonders gern. Wenn man zu einem Kind sagt, du bist dumm wie ein Esel, dann ist das nicht wahr. Ein Esel ist sehr intelligent. Eh bien, ce n'est pas vrai. Un âne est très intelligent. Ich habe mich auch sofort in die Esel verliebt. In ihre große Ruhe, Sanftheit, das schokoladenbraune Fell, die schönen Augen und wunderbaren großen Ohren. Sie können sie getrennt voneinander in verschiedene Richtungen bewegen. Ich klettere auf den Zweispänner von Francis Wagner und fahre eine kurze Strecke mit. Allez, Lulu, Annabelle, frotte, frotte. Die Esel Ulysse und Annabelle, Großvater und Enkelin, ziehen uns. Manchmal auch nicht. Annabelle neckt ihren Opa gern und hindert ihn daran, weiterzugehen. Von ferne ist schon der Kirchturm von Saint-Sever zu sehen. Vor uns breitet sich jetzt der Fleckerlteppich des Bocage aus, der typischen Felderwirtschaft des Berry. Die Flurstücke sind eingerahmt von Brombeerhecken und Haselnusssträuchern, zum Schutz gegen den Wind und zur Abgrenzung. Die hellen Feldwege sind trocken und ausgetreten. Saint-Sever erwartet uns mit einem Aperitif und kleinen Kartoffelpasteten, einer Spezialität der Region. Der Bürgermeister begrüßt uns, freut sich, dass der Verein seinen Ort als Etappenziel ausgewählt hat. Saint-Sever ist bekannt geworden durch den Film Jour de Fête, Tatis Schützenfest, den Jacques Tati 1947 hier gedreht hat. Das halbe Dorf steuerte Statisten bei. Und bis heute steht auf dem großen Marktplatz der Kirmeswagen aus dem Film. Wir sitzen im Schatten unter dem alten Gebälk der Markthalle an langen gedeckten Tischen und essen zum Mittag. Gemischten Salat, eine Pastete, gebratenes Hühnchen, Schweinebraten, Ratatouille und Couscous, Kuchen, Wein und Kaffee. Ein Menü, wie es sich für Frankreich geziemt. Die Tafelmusik liefern Mitglieder der Gruppe Gad du Berry, eine Legende, Die Gars du Berry fanden vor 130 Jahren zusammen und spielen bis heute traditionelle Musik auf alten Instrumenten, Dudelsack und Drehleier. Auf einer Bank sitzt Jan Bult, der Engländer, der mit uns wandert. Er wohnt seit 40 Jahren in Berry. Er trägt einen Kilt. Parce que Mick m'accueille chaque année comme un Écossais, il commence par jouer Scotland the Brave. Den habe ich in diesem Jahr für Mick angezogen, weil er mich immer einen Schotten nennt. Und da habe ich mir gedacht, diesen Gag erlaubst du dir. Den Roman mag ich sehr. Alle diese ländlichen Geschichten beschreiben Reisen, die Georges Sand selber unternommen hat. Sie ist mit Pferd und Wagen bis Uriel gereist und zurück. Und die Bauern haben ihr Geschichten erzählt. Sie war sehr beliebt, weil sie eine Wohltäterin war für den ganzen Bauernstand in ihrer Heimat. Martine Duchet gesellt sich zu uns. Sie macht die Wanderung seit 6 Jahren jedes Jahr mit, seit sie vom Verein angeboten wird. Les chemins sont très beaux déjà, il y a beaucoup de très beaux arbres, il y a des petites rivières, c'est très très agréable la nature. Die Wanderwege sind sehr schön mit schönen alten Bäumen, kleinen Flüssen. Es ist sehr angenehm entlang zu wandern. Man entdeckt die kleinen Weiler mit ihren schönen Häusern, ihre Geschichte. Le chemin des maîtres sonneurs, donc le roman de Georges Sand, puisque je l'ai lu aussi, donc voilà, donc man entdeckt den Pfad der maîtres sonneurs. Den Roman von Georges Sand. J'ai bien aimé le roman. Alors c'était le premier roman que je lisais de Georges Sand depuis que j'ai. Ich habe ihn gelesen, als ich noch sehr jung war, und ich mag ihn sehr gern. Et c'est vrai que j'aime mieux entendre Mick. Aber ich höre ihn noch lieber von Mick gelesen. Seine Betonung, die Intonation. Parce qu'il a une intonation, il s'arrête au bon moment, il fait les relations avec ce qu'on a vu, et ça c'est super. Trois fondeurs il y avait. Mick singt das Lied von den Trois Fondeurs, den drei Steineklopfern, die um ein junges Mädchen werben. Georges Sand soll die Melodie zusammen mit ihrer Freundin Pauline Viardot, einer berühmten Sängerin, in Noten gefasst haben. Die Verse hat sie selber niedergeschrieben. In einer Woche beginnt nicht weit entfernt bei La Châtre das Festival Le Son Continu, der Klang geht weiter. Ein Festival, das wie die beiden Wandertage auch im Zeichen der Maîtres Honneurs steht. 4 Tage lang. Da will ich hin. Die Bagat aus der Stadt Lorient im Westen der Bretagne. Bagat ist das bretonische Wort für Dudelsackband. Das Konzert ist ausverkauft. Wie überhaupt das Festival sehr gut besucht ist, was die Veranstalter sicher freuen wird. Denn der jetzige Veranstaltungsort hat mit einem Mythos zu kämpfen. Dem Mythos von Saint-Chartier. Dort waren 1976 die Rencontre internationale de luthiers et maîtres sonneurs ins Leben gerufen worden. Die internationalen Treffen von Instrumentenbauern und Dudelsackmeistern. Anlass war der 100. Todestag von Georges Sand. Die Treffen sollten in Saint-Chartier stattfinden, dort, wo der Roman Maîtres Honneurs beginnt und endet. Im Park des Schlosses von Saint-Chartier schlugen die Instrumentenbauer ihre Buden auf und die Besucher wohnten im Dorf. 2008 aber bekam das Schloss einen neuen Besitzer. Der wollte den Park nicht mehr für die Veranstaltung freigeben. Das Festival musste umziehen, ins nahegelegene Schloss von Ars. Und dort begannen Probleme. 2014 gerieten die Veranstalter in große finanzielle Schwierigkeiten und mussten Insolvenz anmelden. À ce moment-là, mon épouse Michel Fromenteau, qui était à l'origine du festival. In dieser Situation haben meine Frau Michel Fromenteau, Gründerin des Festivals, und ich einen Aufruf gestartet. Denn es gab viele Anfragen von Freunden, die große Sorgen hatten, dass das Festival untergehen würde. Wir haben also an den guten Willen aller appelliert, ein neues Komitee zu gründen, um unter anderem Namen Le Sans Continu einen Neubeginn wagen zu können. Mais dans le même esprit. Maurice Bourg, Mitbegründer des Festivals. Der Neubeginn ist gelungen. 130 Instrumentenbauer sind in diesem Jahr gekommen. Ein Rekord. Ihre Holzhütten stehen im Park. Sie sind mannshoch, grün angestrichen und haben keine Türen, wie die Buden auf den Basaren im Orient, wo Gewürze und Schmuck verkauft werden. Hier wird Musik verkauft. Ein Musikbasar. Vor jeder Bude Kunden und Musiker. Sie probieren Instrumente aus. Dudelsäcke, Drehleiern und Akkordeons, Geigen, Bombarden und Flöten. Kleine Orchester bilden sich. Daneben Getränkestände, Tische und Bänke, Stühle zum Ausruhen. Dort, wo der Park zu Ende ist, senkt sich das Gelände sanft zu einem Tal und steigt zum Horizont wieder an. Hier und da sitzt ein Musiker mit seinem Instrument auf der Wiese, jemand liest. Und auf dem Tanzboden am Schloss, wo jeden Tag Tanzkurse angeboten werden, üben Frauen, Männer und Kinder jeden Alters die Schritte einer Bourée. Das ist ein Volkstanz, den man in Berry seit Jahrhunderten kennt. Ein schneller Tanz. Man springt dabei und stampft mit den Füßen. Ich treffe Isène und Dominique, die mir auf dem Tanzboden aufgefallen sind. Ich bin 11 Jahre alt und tanze, weil meine Eltern mir vor ungefähr 4 Jahren das Tanzen beigebracht haben. Die Musik zieht mich rein und ich liebe es, mit so vielen Leuten gemeinsam zu tanzen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, aus dem Département Isère. Isène hatte keinen Partner und da habe ich mit ihr getanzt. Und heute Abend um 19 Uhr werden wir einen Aperol trinken mit einer Gruppe von Freunden, mit der ich gekommen bin. Ich komme aus dem Savoie und kenne das Festival schon lange, bin aber zum ersten Mal dabei. Ich komme wegen der Instrumentenbauer. Ich spiele Bauran, die irische Trommel, und Tin Whistle, die irische Flöte. Der Tanzkurs im Schlosshof endet mit dem Branle du Parlement, einem Reigentanz aus der Renaissance, der gerne am Ende einer Veranstaltung angeboten wird. Die Tanzenden fassen sich an den Händen, bilden einen großen Kreis rund um die Tanzfläche und bewegen sich gemeinsam 2 Schritte nach links, einen kleinen Schritt nach rechts, 2 nach vorne, kleine Drehung, und dann wieder von vorne, immer nach links, weiter tanzend. Eine Woche bin ich auf den Spuren der Maître Sonneur gewesen. Ich wollte wissen, was es auf sich hat mit Eseln und Literatur und Musik. Und nun weiß ich, dass die Menschen hier, Georges Sand und ihre ländlichen Romane, die Esel und die Dudelsackmusik, nicht als etwas Außergewöhnliches betrachten, sondern dass sie ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag gehören. Die Leute aus dem Berry lieben ihre Traditionen, sind stolz auf sie, pflegen sie und freuen sich, wenn andere ihre Liebe teilen. So wie Georges Sand, die bei und mit ihnen lebte und sich ihnen zugehörig fühlte. Ich sende dir diesen Roman wie den entfernten Klang unserer Dudelsäcke, um dich daran zu erinnern, dass die Blätter wachsen, dass die Nachtigallen angekommen sind und dass das große Frühlingsfest der Natur auf den Feldern beginnt. Georges Sand an einen Freund. Am 17. April 1853. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.